zu viel verraten. Hört einfach selbst. Die Prinzessin auf dem Kürbis. Der Prinz warf seine Stiefel in die Ecke, dass es krachte, und rief: So eine Prinzessin kann mir gestohlen bleiben. Der Prinz war auf einer Hochzeit gewesen. Ein Freund aus dem Nachbarland hatte geheiratet, und keine geringere als die berühmte Prinzessin auf der Erbse war die Braut. 3 Tage und 3 Nächte hatte das Hochzeitsfest gedauert. Der Bräutigam war stolz auf seine Braut. Kein Wunder. Durch 100 Matratzen hindurch hatte die Prinzessin eine einzige, winzige Erbse gespürt. So empfindlich war sie. Empfindlich, ha, rief der Prinz. Durch 100 geschlossene Türen hatte die Prinzessin einen leisen Windhauch gespürt. Ach, mein Prinz, wie mich friert, hatte sie zu ihrem Bräutigam, dem Nachbarprinzen, gesagt. Aus 100 Trompetentönen, gespielt zu ihren Ehren, hatte sie einen falschen herausgehört. Ach, mein Prinz, wie scheußlich das klingt, hatte sie geflüstert. Durch 100 Seidengewänder hindurch hatte sie der raue Stoff des königlichen Mantels gestört. Ach, mein Prinz, wie das kratzt, hatte sie gejammert. Empfindlich, ha, rief unser Prinz noch einmal. Ich will eine Prinzessin, die was aushält. Am nächsten Morgen ließ der Prinz ein Schild malen. Prinzessin gesucht, stand in großen Buchstaben darauf. Das Schild ließ der Prinz an der äußeren Burgmauer anbringen, so dass es weithin zu sehen war. Dann wurde die Zugbrücke hochgezogen und eine handgeknüpfte Strickleiter heruntergelassen. Wer auf die Burg wollte, musste auf der Strickleiter die Mauer hochklettern. Ein echter Prinz will verdient sein, sagte der Prinz. Tage und Wochen vergingen. So manche Prinzessin kam mit ihrem Gefolge an der Burg vorbei und las das Schild. Eine wollte ihr Kleid nicht ruinieren und ritt rasch weiter. Eine andere ließ einen Boten über die Leiter klettern, um dem Prinzen Geschenke zu bringen. Aber der Prinz schüttelte den Kopf. Er schickte den Boten mitsamt den Geschenken wieder zurück und die Zugbrücke blieb oben. Nur 2 Prinzessinnen kletterten die Strickleiter hoch. Die eine war nicht schwindelfrei. Sie wurde oben auf der Mauer ohnmächtig und fiel ihren Begleitern geradewegs in die Arme. Die andere schaute den Prinzen bitterböse an, als er ihr zur Begrüßung einen Krug mit Wasser und ein Stück Brot reichte. Sie drehte sich wortlos um, stieg über die Mauer und ward nie mehr gesehen. Eines Nachts, alle waren längst zu Bett gegangen, stand eine junge Frau auf der Burgmauer. »He!« schrie sie laut. »Ist hier niemand zu Hause? Ich habe Hunger und Durst und ich suche ein Bett zum Schlafen.« Der Prinz und alle anderen Burgbewohner kletterten verschlafen aus ihren Betten. »Bist du eine Prinzessin?« fragte der Prinz die junge Frau. »Wenn du ein Prinz sein willst, dann bin ich eine Prinzessin.« Der Prinz gab ihr Wasser und Brot. Die Prinzessin trank den Krug mit dem Wasser leer und aß das Brot mit wenigen Bissen. Um zu sehen, ob die Prinzessin auch so empfindlich war wie die Prinzessin auf der Erbse, hatte der Prinz ein besonderes Gästebett vorbereiten lassen. Auf dem Boden lag eine Matratze, und unter die Matratze hatte der Prinz einen großen, runden Kürbis geschoben. Die Prinzessin betrachtete das seltsame Bett. »Na, dann gute Nacht«, sagte sie. Sie gähnte herzhaft, legte sich mitsamt ihren Kleidern auf die Matratze und war auch schon eingeschlafen. Der Prinz aber lag die ganze Nacht wach in seinem weichen Bett. Er grübelte und grübelte, bis es hell wurde. Als der Prinz müde und schlecht gelaunt zum Frühstück kam, saß die Prinzessin schon bei Tisch und aß mit großem Appetit. »Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan«, klagte der Prinz. »Ich habe wunderbar geschlafen«, sagte die Prinzessin. »Es musste nur etwas unter meinem Bett gewesen sein, aber ich war zu müde, um nachzusehen.« »Du bist eine Prinzessin nach meinem Geschmack«, sagte der Prinz. »Willst du meine Frau werden?« Die Prinzessin überlegte kurz. »So einfach geht das nicht«, sagte sie dann mit vollem Mund. »Eine echte Prinzessin will verdient sein. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich dich mag. Du bist laut und mürrisch. Du gibst deinen Gästen Wasser und Brot und lässt sie auf harten Betten schlafen. Ich kann auch anders«, stotterte der Prinz. »Ich lass mich gern überraschen«, sagte die Prinzessin und biss herzhaft in einen Apfel. Nach dem Frühstück zeigte der Prinz der Prinzessin alle Räume seiner Burg. Ein kleines, verletztes Küken humpelte über den Hof. Der Prinz nahm das Küken vorsichtig in die Hand. Er holte einen Strohhalm, zog einen Bindfaden aus der Hosentasche und schiente das verletzte Bein. Ganz behutsam waren die großen Finger des Prinzen. Als das winzige Bein gut versorgt war, strich er leicht über den weichen Flaum des Kükens und setzte es wieder auf den Boden. Die Prinzessin nickte zufrieden. »So ein Prinz gefällt mir schon besser«, sagte sie. Beim Abendessen im Turmzimmer fragte die Prinzessin: »Magst du Musik?« Der Prinz rief sofort nach seinen Musikanten. Die Flötenspieler und Turmbläser, die Trommler und Dudelsackpfeifer marschierten auf. Sie flöteten und pfiffen und trommelten, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhielt. »Das nennst du Musik?«, fragte sie den Prinzen. Da schickte der Prinz die Musikanten fort, öffnete eine kleine Truhe und nahm eine Geige und einen Bogen heraus. Er setzte die Geige ans Kinn und dann führte er den Bogen so sanft über die Saiten, dass alles im Raum zu klingen und zu schwingen begann. Die Prinzessin hörte mit geschlossenen Augen zu und sie hätte schwören können, dass sie plötzlich mehrere Zentimeter über dem Boden schwebte. Als der Prinz zu spielen aufhörte, waren sie beide eine ganze Weile still. »Ja«, sagte die Prinzessin dann, »das ist Musik, wie ich sie mag.« Als der Prinz am nächsten Morgen zum Frühstück kam, hörte er die Leute unten im Hof lachen und klatschen. Viele hatten sich dort versammelt und alle blickten zum Turm hinauf. Hoch oben stand die Prinzessin auf einem selbst gezimmerten Gerüst und bemalte den Turm. »Himmelblau ist meine Lieblingsfarbe«, rief sie, als sie den Prinzen sah. »Ein wenig Farbe kann der Burg nicht schaden. Sie ist viel zu grau.« Der Prinz überlegte nicht lange. »Warte, ich helfe dir«, rief er. Und schon war er auf das Gerüst geklettert. Gemeinsam bemalten sie den Turm. Danach bemalten sie noch die ganze übrige Burg, alle Mauern und Zinnen, und jeder, der Lust hatte, konnte mitmachen. Tag aus, Tag ein wurde gepinselt und gemalt. An allen Ecken und Enden sah man, wie die Burg immer schöner wurde. Nach 3 Tagen ließ der Prinz ein neues Schild an der Burgmauer anbringen. »Heute Hochzeit«, stand nun in großen Buchstaben darauf. Von nah und fern strömten die Hochzeitsgäste herbei. Auch die berühmte Prinzessin auf der Erbse war gekommen. Auf 100 seidenen Kissen saß sie, eingehüllt in 100 Seidentücher. Vom ersten Fanfarenstoß der Turmbläser hatte sie gleich einen Schnupfen bekommen. So saß sie den ganzen Abend nur da und schneuzte sich in ihre 100 Taschentücher, die um sie herum zu Boden fielen wie verwunschene Vögel. Die Prinzessin auf dem Kürbis aber und ihr Mann, der Prinz, tanzten die ganze Nacht. Sie tanzten und tanzten. Und wenn sie nicht irgendwann müde geworden sind, dann tanzen sie noch heute. Das war das Märchen »Die Prinzessin auf dem Kürbis« von Heinz Janisch. Gelesen hat Julia Stemberger. Thank you. Zeit fürs zweite Märchen. Es heißt Der rostige Ritter, die Prinzessin und der Frosch. Na, an welches Märchen erinnert euch das? Natürlich an den Froschkönig. An den, der am Ende, nachdem ihn die Prinzessin an die Wand geschmissen hat, ein schöner Prinz wird. Eins kann ich euch aber schon jetzt verraten. Der Frosch in diesem Märchen bleibt bis zum Schluss ein Frosch. Und an die Wand geworfen wird er auch nicht. Aber kann eine Prinzessin mit einem Frosch zusammenleben? Der rostige Ritter, die Prinzessin und der Frosch. Ich will nicht länger allein im großen Schloss wohnen. Ich will nicht länger allein im breiten Bett schlafen. Ich will nicht länger allein spazieren gehen. Ich will einen Prinzen. Eine echte Prinzessin braucht einen Prinzen. Die Prinzessin ging wütend auf und ab. Es muss doch irgendwo in diesem Land einen brauchbaren Prinzen geben, rief sie laut. Prinzen sind selten geworden, sagte ihre Freundin. Ich kenne nur drei im Land. Der eine ist soeben von einem Feind vergiftet worden, der andere muss gerade Krieg führen und der dritte ist verheiratet und hat drei Kinder. Ich will nicht länger allein im großen Schloss wohnen. Ich will nicht länger allein im breiten Bett schlafen. Ich will nicht länger allein spazieren gehen. Ich will einen Prinzen, schrie die Prinzessin noch lauter. Einen Prinzen kenne ich noch, überlegte die Freundin der Prinzessin. Er ist sehr schüchtern. Er wohnt in einem winzigen Schloss, mitten im Wald. Das Schloss ist moosgrün, wie aus Samt. Und der Prinz, so sagt man, will nichts anderes tun, als den ganzen Tag durch den Wald gehen, den Vögeln zuhören und im Teich baden. Besser ein schüchterner Prinz als gar keiner, sagte die Prinzessin, und sofort setzte sie sich hin und schrieb einen Brief. Lieber schüchterner Prinz, verlass dein moosgrünes Schloss und komm zu mir. Ich habe ein prunkvolles Schloss und will dich heiraten. Wenn du nicht kommst, dann schicke ich meine rostigen Ritter aus, damit sie dich holen. Die Boten ritten aus. Und schon nach wenigen Stunden hatte der Prinz den Brief in der Hand. Hör dir das an, sagte der Prinz zu seinem Freund, dem Frosch. Die Prinzessin aus dem großen Schloss will mich heiraten. Das ist ja eine schöne Bescherung. Ich gehe keinen Zentimeter weg von hier. Und wenn mich die rostigen Ritter holen und zu Tode kitzeln, ich bleibe hier. Als sich der Prinz nach 3 Wochen noch immer nicht gemeldet hatte, schickte die wütende Prinzessin einen ihrer gefürchteten rostigen Ritter aus. Die rostigen Ritter hatten alte Rüstungen an, die bei jedem Schritt quietschten. Der rostige Ritter näherte sich dem moosgrünen Schloss. Schon von Weitem hörte man ihn kommen. Aber weil der rostige Ritter die Prinzessin schon lange verlassen wollte, band er den Prinzen nur zum Schein an den Baum. Leise flüsterte er ihm ins Ohr: Ihr müsst so tun, als würde ich euch fürchterlich quälen, damit man euch schreien hört. Aber ich will euch gar nichts tun. Ich bin froh, dass ich endlich fliehen konnte. Ist sie denn so böse? Fragte der Prinz erstaunt. Aber nein, sagte der rostige Ritter. Ihr ist nur langweilig. Ihr könnt bei mir bleiben, sagte der Prinz. Ich brauche einen Gärtner. Kennt ihr euch mit Blumen aus? Und ob, sagte der rostige Ritter. In meinem Helm ist schon so manches Kraut gewachsen. Und was ist mit der Prinzessin? Fragte der Frosch. Sie tut mir leid. Sie ist einsam. Ich werde hingehen und sie heiraten, wenn ihr es gestattet, lieber Prinz. Wenn du es so willst, sagte der Prinz. Hier hast du meine Krone. Damit siehst du wie ein Prinz aus. Viel Glück. Sie verabschiedeten sich und der Frosch wanderte zum Schloss der Prinzessin. Kaum hatte er das Schloss erreicht, kam auch schon die Prinzessin neugierig gelaufen. Oh, mein Prinz, sagte sie freudig, als sie die Krone sah. Wie schön du bist. Sie gefallen mir auch, Prinzessin, sagte der Frosch, und es war kein bisschen gelogen. Schon am nächsten Tag heirateten die Prinzessin und der Frosch, und niemand wunderte sich darüber, denn der Frosch hatte ja eine Krone, und Prinzessinnen und Prinzen gehörten sowieso zu den Leuten, denen man lieber aus dem Weg ging, um nur ja nichts falsch zu machen. Die Prinzessin war glücklich. Jetzt war sie nicht mehr allein. Sie hatte wieder richtigen Spaß am Leben. Die Prinzessin und der Frosch badeten gemeinsam im großen Schlossteich. Sie spielten im hohen Gras Verstecken. Sie saßen auf einer Bank und schauten in die Abendsonne. Sie taten all das, was Verliebte ebenso tun. Langsam, ohne dass es jemand zu merken schien, verwandelte sich die Prinzessin in einen Frosch. Ich fühle mich so frei und unbeschwert, sagte die Prinzessin zu ihrem Mann, dem Frosch. Endlich darf ich so sein, wie ich wirklich bin. Und dann sprang sie mit einem Satz in den schmutzigsten Tümpel, den es im Schlosspark gab. Und der Frosch sprang hinterher und sie hatten viel Spaß. So ging es viele Tage. Dann übertrug die Prinzessin eines Morgens alle ihre Aufgaben ihrer Freundin und Beraterin. Sie wollte nicht mehr Prinzessin sein. Sie verließ mit ihrem Mann das Schloss und wohnte fortan beim Teich. Ganz sicher bekamen die beiden viele Froschprinzessinnen und Froschprinzen. Und einer von ihnen wurde vielleicht später der Frosch, der als Froschkönig im Märchen berühmt wurde. Sicher ist, dass die Prinzessin nun endlich ihren Prinzen hatte und dass sie beide glücklich waren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Und die ganze Nacht hindurch kann man die glückliche Prinzessin und ihren glücklichen Prinzen unten am Teich quaken hören. Und der schüchterne Prinz in seinem moosgrünen Schloss? Und der rostige Ritter mit seinen Blumen? Die waren auch glücklich. Thank you. Aller guten Dinge sind drei. Das sagt man nicht nur so, das ist auch ein wichtiges Prinzip in allen Märchen. Es gibt den Teufel mit den drei Haaren, oft sind es drei Brüder oder drei Schwestern, die wiederum drei Prüfungen zu bestehen haben, und bei den guten Feen hat man immer drei Wünsche frei. Selbst im Froschkönig hat sich der Diener Heinrich drei eiserne Bande um sein Herz gelegt, die am Schluss vor lauter Freude, dass sein Herr wieder ein Prinz geworden ist, zerspringen. Da also alle guten Dinge drei sind, nun auch das dritte Märchen. Diesmal geht es um ein ganz normales Mädchen, das sich allerdings gar nicht schön findet und viel lieber aussehe wie eine Prinzessin. Ein Prinz mit Fahrrad. Clara hat eine Zahnspange bekommen, wegen der schiefen Zähne. Nur für ein paar Monate, hat der Zahnarzt gesagt. Oder für 100 Jahre, hat Clara gedacht. Jetzt bin ich im Gestrüpp versteckt wie Dornröschen. Und in 100 Jahren kommt ein Prinz und erlöst mich. Die Zahnspange schaut komisch aus. Sie spannt im Mund. Und alle Kinder machen sich darüber lustig. Hallo Eisenmaske, hat gestern ein Junge zu ihr gesagt. Clara hat einen Käfig im Mund. Kann man mit dem Drahtgestell im Mund auch küssen? Ist das ansteckend? Solche Meldungen beachtet sie gar nicht mehr. Eines Nachmittags hört Clara eine fremde Stimme im Wohnzimmer. Besuch für Mutter. Clara geht nachschauen, wer das sein könnte. Guten Tag. Wer bist denn du? Fragt die Besucherin, eine kleine, weißhaarige Frau, freundlich. Ich bin Dornröschen, sagt Clara. Aber Clara, sagt Claras Mutter. Ich kenne einen Prinzen. Die Frau blickt Clara aufmerksam an. Hat er ein weißes Pferd? Fragt Clara. Nein, sagt die Frau. Aber er hat ein rotes Fahrrad. Hat er ein Schloss? fragt Clara. Nein, sagt die Frau. Aber er hat ein schönes Zimmer. Kann er zaubern? Fragt Clara. Ja, sagt die Frau. Er hat einen Zauberkasten mit 24 Zaubertricks. Na ja, sagt Clara. Und sonst? Er hat eine Zahnspange, sagt die Frau. Und er heißt Willi. Ich bin seine Großmutter. Wir sind neu hier in der Gegend. Ab jetzt werden wir oft unten im Park an der Ecke sein. Wir wohnen ganz in der Nähe. Willst du uns einmal besuchen kommen? Nein, sagt Clara. Ich will einen richtigen Prinzen. Aber Clara, sagt Claras Mutter. Clara dreht sich um und geht in ihr Zimmer. In der Nacht hat Clara einen sonderbaren Traum. Sie liegt auf einem Bett in einem Schloss und schläft und schläft. Das Schloss ist über und über mit Zahnspangen bedeckt. Clara liegt im Schloss wie in einem Vogelkäfig. Das Schloss ist umgeben von einem gewaltigen Zahnspangengestrüpp. Da kommt ein Prinz auf das Schloss zu. Ein Prinz mit Fahrrad. Er lehnt sein rotes Fahrrad gegen einen Baumstamm, schaut sich das Zahnspangenschloss von allen Seiten an und sagt: Alle Achtung! Er pfeift eine kurze Melodie. Und plötzlich ist das ganze Gestrüpp verschwunden. Clara Dornröschen liegt auf ihrem Bett und tut so, als würde sie schlafen. Der Prinz kommt näher. Er beugt sich über Clara Dornröschen und gibt ihr einen Kuss. Clara Dornröschen schlägt die Augen auf. Ich heiße Willi, sagt der Prinz. Er lächelt. Clara Dornröschen sieht es ganz deutlich. Der Prinz hat eine Zahnspange. Zwei Tage nach diesem Traum trifft Clara im Park die weißhaarige Frau wieder. Sie sitzt auf einer Parkbank und liest in einem Buch. Clara setzt sich zu ihr auf die Bank. Vorsichtig, mit Sicherheitsabstand. Na, wie geht's, Dornröschen? Fragt die Frau. Geht so, sagt Clara. Am Baumstamm hinter der Bank lehnt ein rotes Fahrrad. Im Gebüsch hinter dem Fahrrad sieht Clara kurz etwas aufblitzen. Weißt du, wem das Fahrrad gehört? Fragt die Frau. Clara nickt. Und schon ist sie mittendrin im dichtesten Gestrüpp. Ich hole euch dann raus, ruft die Frau den beiden in ihrem Versteck zu. Sagen wir, in 100 Jahren? Das waren drei Märchen von Heinz Janisch, gesprochen von Julia Stemberger. Die Musik dazu hat Anton Burger gemacht. Ton und Technik Fritz Trondel. Regie bei dieser Produktion des ORF hat Elisabeth Arzberger geführt. Die Prinzessin auf dem Kürbis ist als Buch im Verlag Gabriel erschienen. Die beiden anderen Märchen in der Geschichtensammlung Der rote Pirat, ebenfalls bei Gabriel. Und alle drei Märchen gibt es auch zum Nachhören auf einer Kassette unter dem Titel Die Prinzessin auf dem Kürbis. Sie ist im Jumbo-Verlag erschienen.